So, Spiel Nummer 2 am heutigen Tag oder im heutigen Podcast. Probotector. Ja. Endlich. Auch ein Klassiker auf dem Gameboy. Must have. Definitiv ein Muss-man-haben-Spiel. Must have. In der deutschen, in der deutschen Sprache zu bleiben. Definitiv eins der ganz großen Spiele. Fangen wir auch mal mit ein paar Fakten an. In Europa hieß das Spiel Probotector, wie schon gesagt. In Japan hieß es Contra und in den USA Operation C. Macht ja auch Sinn. Ja, ein Spiel, drei verschiedene Namen. Ja. Ja. Warum ist das? Warum die verschiedenen Namen sind, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Nur, dass es außer in Europa Contra heißt. Der Europa-Hintergrund ist ja, dass sie aus dem Menschen Roboter gemacht haben, wegen der Altersfreigabe. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass sie wirklich Angst gehabt haben und deswegen da das als Roboter gemacht haben. Ja gut, das stimmt, aber die Frage ist, ob es denn so gekommen wäre, ne? Hätte man es dann versucht, mit dem Originalcharakter zu bleiben. Vielleicht sollte man das kurz erklären. Im Original sind es halt Menschen, die auf Alienjagd gehen, auf Alien-Invasion gehen. Und in der europäischen Version, in Probotector, wie man es fast schon am Namen erkennen kann, ist es eben offiziell ein Roboter. Und der Sprite wurde halt ausgetauscht, sodass das dann alles so ein bisschen mehr so ein Science-Fiction-Charakter kriegt, als dass es um reale Menschen gehen könnte. So kann man es, glaube ich, nennen. Ja. Die Problematik ist ja auch, dass du in der US- oder in der Japan-Version eben als Mensch auch gegen Menschen kämpfst. Ja, ja? Stimmt. Du kämpfst ja nicht nur gegen Aliens, sondern du kämpfst ja auch gegen Soldaten, gegen menschliche Soldaten, und das wäre halt als Kriegsspiel wahrscheinlich irgendwie durchgegangen oder deklariert worden und hätte vielleicht hier im brüden Deutschland vielleicht zu Problemen führen können. Ne? Ja. Ich glaube, die Amerikaner haben ja, was das Thema Krieg und Gewalt angeht, wahrscheinlich oder offensichtlich weniger Berührungspunkte als wir. Dafür gibt es in den USA ein kleines Thema, das bei uns eher auf Akzeptanz stößt als dort, und ja, so sind die unterschiedlichen Länder halt ganz unterschiedlich geprägt, und ja. Bevor man da natürlich die Gefahr eingeht, dass so ein Spiel gar nicht auf dem Markt, auf dem europäischen oder deutschen Markt vermittelbar ist, ja. Gibt es dann halt diese kleinen Änderungen. Ne? Wobei ich sagen muss, das ist jetzt wirklich so ein Eingriff in ein Spiel, der mir persönlich überhaupt gar nichts ausmacht. Gebe ich dir vollkommen recht. Liegt vielleicht auch daran, dass man als Kind irgendwie vielleicht auch ein Fable hatte gegenüber Robotern oder Kampfrobotern im Allgemeinen. Das kann ja auch sehr anziehend wirken, ja. Es muss ja nicht immer ein Rambo-Verschnitt sein, es kann auch mal eine Kampfmaschine sein. Und deswegen wir sind mit Probotector aufgewachsen, also mit der Roboterform. Ja. Insofern, also stört mich kein bisschen. Ja. Mich stört es auch nicht. Stimmt. Nee. Mich stört es auch nicht. Also, ja, diese Altersfreigabe, da gebe ich ihm schon recht. Also, das war in den 90ern rum, war das ja auch noch so ein bisschen anders als heute, ne? Da war das so mit First-Person-Shootern und so alles in Deutschland auch nicht so alles so, wie es heute ist. Hier, es gibt ja Seiten, wo diese ganzen Hintergrundgeschichten und so aufgezählt sind. Probotector, Contra und Namensgedöns. Und da ist auch eigentlich ein gutes Beispiel einmal genannt. Und zwar in Deutschland hießen die Ninja Turtles Hero Turtles. Ne? Aus der Schiene kommt das damals noch. Dass man eben nicht so viel Gewalt den Kindern zumuten wollte und dann eben gesagt hat, okay, das sind eben nur Roboter, ne? Das stimmt schon. Das war eben noch so ein bisschen andere Zeit. Wobei, wie gesagt, gebe ich dir vollkommen, es ist völlig egal eigentlich bei dem Spiel. Es macht teilweise, finde ich, das Spiel sogar noch besser. Also, Ich finde den Probotector-Sprite finde ich ehrlich gesagt besser als den Original aus Contra oder aus Operations hier. Also das ist einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, so ein bisschen mehr Videospiel-lastiger, ne? Also es ist weniger eine Film, so wie so eine Filmumsetzung als mit so normalen Menschen. Stimmt, ja. als mehr so ein Science-Fiction-Ding. Also ja, das, gut. Das finde ich eigentlich auch besser. Man muss aber auch so sehen, Contra hat den Ursprung auf dem Automaten. Und der war ja schon heiß diskutiert in Europa damals. In den 80ern. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch von daher rührt, dass sie halt dann da Roboter hingemacht haben. Ja, stimmt. Weil auf dem Originalautomat hast du Menschen. Ja, stimmt. Wenn man sich die Verpackung, ja, doch die Cover der verschiedenen Länder anguckt, in Europa zum Beispiel ist eben dieser Roboter drauf und in den USA, das finde ich übrigens das schönste Cover. Da ist nämlich tatsächlich eine Szene sozusagen aus dem Spiel wirklich so gezeichnet in einem Comic-Stil, aber so ein, ja, fast schon ein bisschen realistischer Comic-Stil, kann man sagen. Also das ist so, ja, halt wie die Comics aus der Zeit, ne? Sehr realistisch gezeichnet und es macht einfach Spaß, das anzugucken. Sehr detailliert ist das. Also das, da sieht man eben den Charakter, den man steuert, auf, ja, was ist das, so eine Mutantenkrabbe schießen, ne? Eher ein Skorpion. Schau mal, der hat einen Stachel. Ja, Skorpion, ja. Kann man, du hast recht. Heute kann man einen Stachel erkennen. Heute haben wir es aber mit Schalentieren. So. Heute haben wir es aber mit Schalentieren, meine Herren. Ja. Skorpion gehört ja zu den Spinnentieren, aber da ja. gibt es ja auch einiges. Auf die Diskussion wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Nee, der Ausschnitt ist aber sehr schön. Man sieht das Labor, das ist hier so im letzten Level des Spiels angesiedelt, diese Zeichnung. Und das sieht einfach super aus. Ja. In der japanischen Version, da sieht man eigentlich, da sieht man einfach nur einen Typen von der Seite mit einer Waffe, ne? So ein Arnold Schwarzenegger, so ein Verschnitt. Der zwar vom Bildausschnitt ziemlich cool gemacht ist, weil der so ein bisschen aus dem Bild herauskommt, als ob der so sich aus dem Auto oder aus dem Fenster lehnt. Also das sieht ganz, ganz nett aus. Aber am besten gefällt mir da tatsächlich das amerikanische, das Operation Seeker. Ja. Wobei wirklich alle drei trotzdem gelungen sind. Also kein Totalausfall dabei, wie es bei manch anderen Covern der Fall ist. Da haben wir schon nee. Andere Sachen gehabt, ne? Ja. Und das ist definitiv nicht verkehrt. Hintergrund storytechnisch hat sich da dann natürlich auch was verändert, da es ja keine Menschen mehr sind, die man spielt, hat man dann den Verpackungstext natürlich auch anpassen müssen. Da steht jetzt halt, dass man eben, dass ein spezieller Roboter entwickelt wurde, um die Alien-Invasion, die dann da in dem Spiel passiert, einzudämmen. Und dann hat man halt den Roboter geschickt, um die Aliens abzuhalten. Also das ist dann so ein bisschen entgegen der ursprünglichen Story, aber nicht in die falsche Richtung. Das auf jeden Fall. Nee, auf keinen Fall. Ja. So, was haben wir denn für Möglichkeiten erstmal vielleicht, auch wenn es die meisten wissen, was ist es denn überhaupt eine Art des Spiels? Für die Probotector vielleicht noch nie gespielt haben. Ich würde so pauschal sagen, Ballerspiel. wie soll man es? Jump and Shoot, glaube ich. Ja, oder Jump and Shoot, Run and Gun. Ja, das ist, aber genau da hinten, da läuft es ja drauf hinaus. Genau. Man Man läuft immer und schießt alles weg, was in den Weg kommt. Ja, man lässt eigentlich den Feuerknopf gar nicht los. Stimmt. Nee, braucht man auch nicht. Und das ist auch eine sehr interessante Erkenntnis in dem Spiel, dass man während dem Laufen schießen kann. Man kann während dem Springen, also während man sich in der Luft befindet, schießen. Ja, das finde ich eine sehr nützliche Fähigkeit, ja, muss ich sagen. Und was auch gut ist, man kann halt auch in die Diagonale schießen. Ja, was zu dem Zeitpunkt nicht viele Spiele konnten. Aber das macht es halt eben auch lebensnotwendig, ja, dass du einerseits in Bewegung bleibst und andererseits eben deine Waffe abfeuern kannst. Weil auf dem Bildschirm ist ja schon einiges los, ja. Und die Gegner wollen uns definitiv ans Leder. Das ist wohl wahr. Vielleicht fangen wir bei dem Spiel mal einfach komplett von vorne an. Wir schalten den Gameboy an. Es gibt eigentlich nicht viel zu sehen, ne? Wir haben den Titelscreen und dann geht's auch direkt los. Also keinerlei erstmal oder ich sag mal so auf den ersten Blick erstmal keinerlei Einstellungsmöglichkeiten. Man kann lediglich den Titelscreen bewundern, wo Probotector steht und den Startbutton bedienen und dann geht das Spiel auch schon los. Also keinerlei Einstellungsmöglichkeiten. Ist in der japanischen Version ein bisschen anders, Vrampi? Stimmt's? Ja, dauert, kommt, scrollt der Bildschirm einmal zur Seite oder das so scrollt so ein Menü rein, kann man sehen, wie man will. Und dann steht da Select Your Stage. Da kann man 1 bis 4 auswählen als Startlevel. Ah, okay, genau. Und das ist tatsächlich, kann man tatsächlich bei Probotector auch, allerdings nur über den Konami-Code, den muss ich jetzt glaube ich nicht sagen, den kann man ja googeln, es ist eine bestimmte Tastenkombination, die man drücken muss, relativ schnell muss man das machen, sonst funktioniert es nicht, und wenn man den eben eingibt, dann kommt auch dieses Menü von links eingeblendet, und dann hat man eben auch die Möglichkeit, Level 1 bis 4 auszuwählen. Wobei es lustigerweise 5 Levels gibt, also man kann nicht im letzten starten. Warum man das gemacht hat, gute Frage. Vielleicht wollte man nicht, dass man so schnell das Ende sieht. Das lässt sich natürlich jetzt nicht mehr herausfinden, aber man kann eben nur Level 1 bis 4 anwählen über diesen Konami-Code. Ja, wo wir gerade dabei sind, es gibt noch weitere Codes, die man im Titelscreen eingeben kann. Ein anderer ruft einen Sound-Test auf. Da kann man also die verschiedenen, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Hintergrundmelodien aus dem Spiel kann man direkt aufrufen. Und ein dritter Code, der verschafft einem noch 9 Leben. Was aber schade ist, denn man kann, wenn man diesen 9 Leben-Code eingibt, dann kann man nur im Level 1 starten. Man kann also nicht mit 9 Leben in Level 2, 3 oder 4 starten. Also man startet mit 9 Leben oder man startet in einem bestimmten Level. Man kann nicht beides machen. Das ist ein bisschen schade. Oder zumindest ist es mir nicht gelungen. Also ich habe es ein paar Mal versucht, aber weil dann eben das Spiel schon direkt beginnt, also man kann immer nur einen Code dann eingeben. Ich denke, das ist aber bewusst gesteuert von den Programmierern, weil man es den Leuten einfach nicht zu leicht machen möchte. Ja, und ich denke mal, das hätte auch so ein Spiel ganz schnell recht uninteressant werden lassen können. Ne? Weil schau mal, da bringt jetzt jemand auf dem Schulhof Probotector mit, ja? Der gibt diesen 9 Leben-Code ein und startet in Level 4. Ja. Ja klar, dann ist das Spiel direkt vorbei. Ja, genau, das Spiel ist in 10 Minuten vorbei. Ja, das sieht dann jemand, ja, der Mitschüler, und denkt sich, ja gut, nö, da gebe ich aber keine so 69 Mark für aus. Hm? Wobei das natürlich damals, bis auf die so Cheats-Bücher und so, hat man sowas natürlich auch nicht. Wir hatten das ja 91, ne? Also mit Internet war noch nicht ganz so viel los, wo man sowas hätte nachgucken können. Und da hat man höchstens Cheat-Seiten oder vielleicht mal in einem Magazin was gelesen. Richtig, aber, das ist natürlich, also als kleines Kind hat man da, selbst wenn man mal was im Magazin gelesen hat, da, da, da hat man dann vielleicht einen Code mal ausprobiert, aber man hätte nie gedacht, dass da noch großartig mehr Codes gibt. Also ich zumindest nicht. Ja, da ist man überhaupt nicht so wirklich hinter gewesen, drauf gekommen. Mhm. Zumal man ja auch das Spiel spielen wollte, ne? Also man hat sich das Spiel gekauft, um es zu spielen und nicht um da 30 irgendwelche Spaßgeschichten einzugeben noch. Aber es ist halt, damals war man da auch nicht so hinterher. Erst als das mit diesen Cheats-Büchern und so, dann klar gab es auch zu der Zeit, aber das ist halt alles nicht so präsent gewesen. Also diese drei Codes, die waren mir seinerzeit auch nicht bekannt. Mir also ist überhaupt nicht. Außer der Konami-Code ist mir überhaupt nichts bekannt. Ja, nee, also die anderen beiden, wie gesagt, kann man ja in jeder Cheats-Datenbank nachlesen. Die funktionieren auch. Ich habe sie vorhin nochmal getestet. Mhm. Also das Soundmenü kann man auf jeden Fall aufrufen und die neuen Leben gehen auch. Da muss man sich übrigens nicht wundern, wenn man den neuen Leben-Code eingibt, da bekommt man auch eine kurze Bestätigung per Sound, dass man den eingegeben hat. Also das hört man auch. Und wenn dann das Spiel losgeht, stehen oben aber trotzdem nur zwei oder drei Leben. Und es werden nicht alle neun angezeigt. Nur wenn man dann ein Leben verliert, kriegt man keins erstmal abgezogen. Also das, nur wer das jetzt vielleicht ausprobieren möchte und sich dann sagt, da sind ja gar keine neuen Leben. Nee, also die werden dann einfach erstmal unsichtbar abgezogen, nenne ich es mal. Ja, bis man dann, bis man sechs dann verloren hat. Und dann geht's eben los. Weil ein Leben wird ja repräsentiert durch so eine kleine Mini-Protektor-Figur im Bildschirm oben. Und stell dir mal vor, da wären jetzt zehn von diesen kleinen Figürchen, die würden ja oben schon einen Teil des Bildschirms einfach in Anspruch nehmen, der dann fehlt, um und im, die Action darzustellen. Japanischen sag ich mal. USA werden da Medaillen. Medaillen, Stimmt, also das vom Platz her würden sie sogar hinpassen, die neuen, aber sehen natürlich dämlich aus. Man kann auch, glaube ich, im Spiel nur maximal drei Leben werden nur maximal angezeigt, glaube ich. Ne? Ja. Selbst wenn man, ich weiß gar nicht, kann man mehr erhalten, aber werden die auch gezählt? Ja, die werden gezählt, aber nicht angezeigt in dem Sinne. Ja, okay. Ja. Weil es gibt ja so einen kleinen Trick. Man stellt sich an irgendeiner Ecke und klebt den Feuerbutton fest. Ja. Und immer wenn Gegner kommen, wird abgeschossen, kriegt man Punkte und irgendwann kriegt man Zusatzleben. So kann man sich, was weiß ich da, 90 Leben machen oder noch mehr. Naja. Kommt doch an, wie lange man das halt laufen lässt, ne? Ja, das, was natürlich fies von dem Spiel ist, man bekommt eben Punkte für das, was man wegschießt, und um dann irgendwann Leben ab, also um dann irgendwann ein Leben mehr zu kriegen. Man weiß aber, man es gibt aber keine Punkteanzeige. Das heißt, man weiß okay, nicht, wann kriege ich ein neues Leben dazu. Das ist so ein bisschen tricky. Also man kann sich's immer ungefähr erahnen, aber wenn man mal nicht so viel wegschießt oder so, dann ist schon schwierig. Aber das ist doch per Punkte, das ist nicht an einer bestimmten Stelle, ne? Das ist per Punkte, aber wenn du jetzt genau den Bildschirm gescrollt hast, dass die Feinde unendlich nachkommen. Ja gut, das meine ich ja damit. Ich meine jetzt, aber es gibt nicht automatisch an einer bestimmten Stelle im Level ein Leben dazu. Nicht, dass man das jetzt hier übersehen haben. Nein. Stimmt. Es gibt ja auch einen Highscore. Ja. Nach jedem Level wird ja auch ein Score angezeigt. Ja, und daran kannst du sehen, wie viele Punkte du gemacht hast. Stimmt, da kann man es sehen. Stimmt, ja. Das ist wie bei Nintendo World Cup. Man sieht die ganze Zeit nicht, wie viele steht, ne? Nur in der Halbzeit und am Ende. Ja. Da weiß man mal gerade, wie viel es steht, so ungefähr. Oder, nee, wenn man ein Tor schießt auch, aber naja. Ist aber schon ganz witzig. Naja, also das mal zum Titelscreen, bevor wir mal überhaupt an das Spiel rangehen. Wie geht's los, Alexander? Beschreib mal so ein bisschen das Level-Design. Was gibt's zu tun? Und wie sieht das erste Level beispielsweise aus? Also wir werden direkt in die Action geworfen, wir werden direkt gefordert. Ja. Der Probotector ist sofort in Aktion. Das erste Level würde ich fast sagen, das ist, hat so ein bisschen was von einer Industrieanlage, das sind Krananlagen im Hintergrund, im Vordergrund so Kanalisation, wo ein bisschen das Wasser runterläuft. Ich würde sagen, zerspringt das ist alles Fabrik. Weil ja eingerissene Wände auch sind und so. Eingerissene Wände, also das ist alles, man merkt, da müssen auch schon mal irgendwann Kampfhandlungen stattgefunden haben vorher. Das ist die Area 1, da starten wir. Und wie gesagt, es warten unzählige Gegner auf uns. Ja. Ich sag mal unzählige Gegner, aber nicht unzählige Gegnertypen oder verschiedene Typen, weil du hast ja schon erwähnt am Anfang, das ist ja recht, die sind sich ja recht ähnlich. Ja. Muss man fast sagen, ja. Was ich interessant finde, ist, dass die Gegner, du kannst die Gegner vernichten, indem du sie abschießt, aber du kannst die abgefeuerten Schüsse der Gegner nicht abwehren. Nee. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn dann so ein kleiner Schuss-Sprite durch ein Bildschirm fliegt und du bist am Springen, dass du da nicht aus Versehen reinspringst, ja. Weil dann verlierst du halt das Leben und da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Ja, ne? Das ist, da bin ich schon teilweise Mega-Kombinationen gesprungen und dann im letzten, in der letzten Sekunde pack dich dann noch so ein scheiß Kugel. Ärgerlich. Und dann warst, warst du schon auf dem zweiten Continue oder sowas. Und das ist furchtbar. Das ist, das ist ein bisschen ärgerlich. Und, was natürlich, da kommen wir auch gleich mal zum Leben-Tod-Verhältnis kommen. Man kann im Grunde ein Treffer und man ist sofort tot, ne? Ja. Das ist richtig. Ist glaube ich, aber nur in. Ist das nur bei Probotector so? Oder ist es. Ich glaube, in der japanischen Version ist das bei Contra nicht so, dass man drei oder viermal getroffen werden kann? Ich habe es über Emulator angespielt und ich habe da keinen Unterschied. Ja. Also es war alles komplett gleich. Ich denke mal, dass das die NES oder Super Nintendo Version stimmt. Damit, gewesen, stimmt. Aber nicht die Game Boy Version. Nee, stimmt. Nee, ich glaube, wenn dann, glaube ich, die Super Famicom Version oder sowas. Mhm. Oder, oh. Also ich die Super NES Version oder ich was auch bei nicht. Mega Drive. Auf jeden Fall auf anderen Systemen im Dunkeln. Ja. Ja, auf da gibt's auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man mehr als einmal getroffen werden kann und hier bei Probotector ist es halt einmal getroffen, ein Leben verloren. Das ist natürlich ziemlich hart. Ja. Also das macht das Spiel schon etwas schwieriger. Mhm. Und wie gesagt, man hat am Anfang nur zwei Leben. Also man kann die beiden auch verlieren, dann kann man noch weiterspielen und wenn man dann nochmal tot ist, ist man weg und es gibt insgesamt nur zwei Continues. Ja. Also man kann zweimal Game Over gehen, dann kann man zweimal Continue sagen und wenn man dann Game Over geht, dann ist man wieder im Startbildschirm und Feierabend. Ja. Also das macht das Spiel hart, aber nicht unfair. Dadurch, dass man wenigstens zweimal Continue sagen kann. Man startet dann immer in dem Level, wo man war, wieder ganz von vorne nach dem Continue. Mhm. Aber eben, man hat wenigstens nochmal die Möglichkeit und ist nicht dann direkt Game Over, weil dann wäre es, glaube ich, ziemlich hart. Zumindest, wenn man es nicht so oft gespielt hat. Da kann man dann schon in ein, zwei Levels oder bei ein, zwei Endgegnern, da muss man dann schon mal schlucken. Mhm. Dann gehen wir doch mal weiter im Level 1. Also wir schießen unsere Gegner ab. Was sind so die nächsten Hindernisse und Hürden, die da kommen, Alexander? Was gibt es noch? Hindernisse würde ich sagen, ja, wir haben zum Beispiel in Wände eingelassene, ich weiß nicht, das sind so automatische Feueranlagen. Ja. Wenn man sich denen nähert, dann fangen sie an zu schießen. Da springt man entweder drüber oder man geht ganz schnell oder man duckt sich ganz schnell. Dann haben wir zum Beispiel, das fand ich ganz cool, einen Aufzug, mit dem du nach unten fahren kannst, in einen tieferen Level, steckt man dann halt direkt in die Kanalisation, wo dann auch später dann diese Schiffe auftauchen oder beispielsweise. Aber es ist alles gut machbar. Ja. dadurch, dass die Gegner ja nicht random auftauchen, sondern immer an denselben Stellen, also wenn man den ersten Level ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man halt, wo die Gegner und vor allem wann sie auftauchen. Ja. Und deswegen kommt man da eigentlich auch ganz gut durch, muss ich fast sagen. Darüber hinaus gibt es ja auch also vier verschiedene Waffensysteme. Mhm. Vier? Wollen wir uns nochmal aufzählen? Ja. Ja, die Machine Gun, die, also das die ist so die Standardwaffe, ne? die schießt halt... Die Startwaffe. Bitte die? Genau, die Startwaffe, ja. Dann haben wir diese Sprint Gun. Ja, die mit S gekennzeichnet ist. Richtig, ja. Dann die... Also die Waffe zeichnet sich halt dadurch aus, dass sie nicht nur eben geradeaus schießt, sondern auch diagonal nach oben und nach unten. Ja, das macht ein Dreierschuss. Wenn das nochmal ein S-Einsatz genau. ist, kriegst du einen Fünfer-Schuss. Und sie feuert schneller. Sie feuert schneller, genau. Dann haben wir die Fire Gun. Das ist, glaube ich, eine deiner Lieblingswaffen, oder? Ist, ich weiß die nicht. Andere. Die Fire Gun ist die mit dem Feuerball, ne? Genau, ja. Mhm. Genau. Und zum Schluss die Homing Gun. Das ist meine Waffe. Die ist nicht. Ja. Deine Waffe? Gut, das ist eine recht einfache Waffe, weil sie eben zielsuchende Munition verwendet. Aber sie ist halt auch von der Durchschlagskraft, finde ich, die schwächste. Also das Gefühl habe ich zumindest, dass ich einfach länger brauche, um die Gegner zu besiegen. Sie birgt aber noch eine Gefahr oder einen Bug. Zum Beispiel, wenn du was abgeschossen hast, hast du ja, dass die Schüsse im Kreis rumkreisen, erstmal eine Zeit lang. Ja. Mhm. Bei so und so vielen Schüssen auf dem Bildschirm kannst du keinen neuen Schuss machen. Oh, ja, und wenn der nächste Feind jetzt von der anderen Seite kommt, dann musst du schon gucken, dass du wieder schießen kannst. Ja, stimmt. Also die durchschlagskräftigste ist die Fire Blazer, glaube ich, heißt sie. Also da sind eben so Feuerbälle, die vor einem und teilweise ein bisschen seitlich von einem kann man fast sagen, wie so eine Feuerwand vor sich her schieben. Wenn man das die ganze Zeit gedrückt hält, da passiert einem relativ wenig, sage ich mal. Ja. Also da muss man höchstens hinter sich aufpassen, dass man da nichts abbekommt. Ansonsten ist man da relativ sicher, wenn man die Waffe hat. Kurz vielleicht für die das Spiel jetzt noch nicht so kennen, wie kann man die Waffe wechseln oder wann wechselt die Waffe? Was muss man dafür fliegt, tun? Da von links nach rechts so ein komisches Teil durch, das muss man abschießen und da kommt so ein Orden runter, wo halt der dementsprechende Buchstabe drin steht. Ja, genau. Und dann kann man, was man nicht machen kann, ist die Waffe selbst wechseln. Also entweder man sammelt die Waffe, die da gerade runterkommt, ein, dann hat man die Waffe, oder man springt drüber und behält seine eigene. Oder man wartet, bis das verschwunden ist. Ja, genau. Nach ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Sekunden. Ja, so ungefähr. Verschwindet das. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil so eine Primär- und so eine Sekundärwaffe wäre schon cool gewesen. Mhm. Also wie jetzt ein Super Pro Protector auf dem Super Nintendo, dass du deine Standardwaffe eben jederzeit einsetzen kannst und eben eine Spezialwaffe noch mit dir führen könntest. Das wäre cool gewesen. Ja, dafür hättest du aber, glaube ich, auch, ich sag mal so, mindestens 2 oder 3 Levels noch mehr haben müssen. Damit die Level so komplex und abwechslungsreich aufbauen hättest können, dass sich das lohnt, weißt du, so ein System noch einzubauen. Also die Levels sind abwechslungsreich, keine Frage, aber es sind halt auch nur 5 und wenn man das Spiel kennt, dann ist man relativ schnell durch, ne? Also einmal durchspielen, wenn man es kann, 20 Minuten fertig die Kiste, ne? Also da. Wenn man es kann. Wenn man es kann. Ne? Wenn man es nicht kann, 30, 40. Mit Continuous, ne? Und also wenn man es nicht kann, heißt, wenn man es trotzdem schon öfters gespielt hat, ne? Also richtig, weil richtig. Ansonsten kann man sich auch an manchen Stellen die Zähne ausbeißen. Also das ist so. Aber da ist halt es ist ja nicht kurz das Spiel, aber Super Mario Land ist genauso lang im Grunde. Ne? Aber von der Spielzeit her. Aber das, es ist halt, ja, für, weiß ich nicht, für so einen Zweierschuss oder für so ein Waffenwechselding, weiß ich nicht, ob das hätte sich, glaube ich, einfach nicht gelohnt da an der Stelle. Aber wäre schön gewesen, hast du vollkommen recht. Ja, was ich noch spannend finde im ersten Level, wie du so sagtest, es gibt da halt so eine Plattform, die wie ein Aufzug so runterfährt. Und hat man auch in wenigen Spielen sowas. Also, dass man von so einem Sidescrolling-Ding dann plötzlich auf so eine Plattform, die dann von oben nach unten fährt. Ja. Und während man da fährt, kommen auch noch Gegner von oben, die einen beschießen. Und das ist eigentlich die einfachste Stelle des ganzen Spiels, weil solange man sich nach rechts stellt und einfach nach oben drückt, kann man, das ich weiß gar nicht, das dauert schon 30 Sekunden. Eine Minute vielleicht. Oder eine Minute, bis man da mal unten ist. Mhm. Und solange man da rechts steht und nach oben schießt, trifft man alle Gegner, die da kommen. Also es ist fünfmal im Grunde derselbe Gegner, der da kommt. Und man wird ihn immer treffen, wenn man da steht und einfach nach oben ballert. Also das ist... stimmt, das ist auch einer, der wenigstens mal mal eine Abwechslung gegenüber den sonst immer diesen Aliens oder normalen Leuten, die man die ganze Zeit abschießt. Das ist halt so ein das ist so ein fliegender Alien Kopf oder eine Drohne, ich nenn's mal Drohne. Ich nenn's mal Drohne, ja. Das passt hier am besten, ne? Und die will einen beschießen, aber die kommt eigentlich nie zum Schuss, weil wenn man die ganze Zeit nach oben drückt und schießt, dann schafft die nicht auch nur einmal zu feuern. Schön dabei ist halt die ganze Zeit dieser Parallax-Effekt. Dass also der Hintergrund verschiebt sich. Lass mich anders erklären. Der Hintergrund hat eine andere Geschwindigkeit als die Wand links, wo die Plattform dran befestigt ist. Also das ist das sieht einfach cool aus da. Und, cool aus, ja, absolut. Und da flackert auch nichts. Also, nee, außer vielleicht die Leuchten, die unten an der Plattform selbst angebracht sind, ja. Ja. Die leuchten so ganz, ganz leicht und dezent, geht dann Licht an, wieder aus, an, aus, ja. Solange sich halt die Plattform in Bewegung befindet. Ja. Das stimmt. Und auch ein cooler Effekt. Da sind sowieso ein paar coole Effekte dabei. Erstmal im ganzen Level sieht man im Hintergrund. Ja, sind Wolken oder man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich sind es Wolken oder so. Oder es ist, da zieht immer so ein leichter Nebeldunst die ganze Zeit vorbei. Mhm. Das ist erstmal gar nicht mal so schlecht. Das bewegt sich die ganze Zeit, wenn auch immer nur Pixel für Pixel. Aber also man sieht wirklich Pixel für Pixel verschiebt sich diese Wolke, aber das sieht trotzdem cool aus. Dann genau, und dann geht's weiter nach diesem Aufzug und da sieht man halt, da ist eben Wasser und ganz im Hintergrund ist eine Skyline zu sehen. Also da kann man wirklich ausmachen, wo man sich befindet. Man befindet sich auf so Stahlträgern, die im Wasser sind und also das sieht auch einfach cool aus. Cool. Das Wasser bewegt sich ganz schnell, dann kommen die nächsten Aliens kommen dann von unten mit so einer Art Boot und man weiß gar nicht genau, was es sein soll, aber das ist so ein Panzerschiff oder so, ja. So kann man es, glaube ich, am besten nennen, ne? Ein Panzer auf dem Boot, ne? Und sieht aber auch cool gemacht aus. Also nicht irgendwie so billig. Da ist richtig detailliert gezeichnet worden. Also ist echt nicht verkehrt. Und da sieht man auch, das Wasser unten läuft schneller als das Wasser, was im Hintergrund sozusagen fließen soll. Also das ist auch nochmal ziemlich interessant gemacht. Also da kann man nicht meckern. Und dann geht es halt immer so weiter, dann kommt nochmal so ein U-Boot, dieses Panzerding, dann klettert man wieder durch verschiedene Plattform halt weiter durch dieses Gelände, ne? Und bis man irgendwann dann an auch an so einem riesigen Endgegner, an Kampf-U-Boot landet. Und da wird es dann schon, ja, je nachdem, was man für eine Waffe gerade hat, kann schon schwierig werden. Ja. Ne? Was muss man denn da machen? Kann das mal einer kurz beschreiben? Was man da machen muss. Ja, das Schiff ist ja unten und man selber ist ja oben. Also mit links, rechts schießen kommst du nicht weit. Und ich glaube, Diagonalschuss kriegst du auch nicht hin. Weil du zu hoch bist. Doch, Diagonalschuss, also ja, diagonal nach unten, links und rechts kannst du schießen, ja. Ja, das ich geht. Meine, aber hauptsächlich muss man dann gerade nach unten schießen. Weil es ist ein total gepanzertes U-Boot, was halt Raketenabschusslöcher hat. 6 Stück, meine ich. Also 3 rechts, 3 links. Links und rechts außen ein Geschütz hat und in der Mitte ein Geschütz. So, jetzt kommt die Besonderheit. Ich meine, wenn man es wirklich zu lange braucht, um das abzuschießen, dass es auch einmal zwischendurch abtaucht. Ja, das stimmt. Ja, das ist so. Dann taucht es ab und dann kommen erstmal wieder von links und rechts ein paar Typen ran, die man erledigen muss. Und es gibt noch eine Besonderheit. Jedes Raketenrohr und die Geschütze und so und in der Mitte das, da kann man eins von überlassen. Das explodiert dann zum Schluss mit. Also es ist vollkommen egal, welches das ist. Ob man jetzt zum Beispiel links außen weglässt oder rechts außen weglässt, es explodiert dann halt mit. Ja, das habe ich mehrmals ausprobiert. Okay, ich dachte mal, man müsste alle abschießen. 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 4 sind 9. Also man muss 8 abschießen, dann geht das 9. automatisch mit kaputt. Ja, aber nee, warte, es gibt nur, warte, ich habe es gerade mal nachgeguckt, es gibt nur insgesamt zwei Abschüsse, zwei Raketen. Rechts? 3 Raketen rechts. 3 rechts, 2 links und 1 in der Mitte. Also ja, 6 und gibt's links und rechts außen das Geschütz. Ja, okay. So, ja. Und eins davon braucht man nicht abschießen. Ich glaube, die Geschütze muss man nicht abschießen, ja. Die Raketenlöcher muss man abschießen, das weiß ich. Weil sonst geht es nicht weiter. Wenn du außen beide abschießt, dann geht das in der Mitte zum Schluss mit kaputt. Ja, okay. Das so, wenn du rechts weglässt, geht das rechte halt kaputt. So habe ich das in den letzten paar Tagen immer gehabt. Ah, okay. Ist mir noch nie aufgefallen, aber wahrscheinlich, weil ich alles weggeballert habe. Ja, du hast... weil das letzte meist immer dann aus dem Bildschirm ist und das kriegt man da nicht mit. Ja, ja. Weil ich habe das Problem, wenn ich schnell spiele, mache ich keinen einzigen Schuss auf das links außen Geschütz. Ah, okay. Ja, dann geht's auch weiter in Level 2. Hier ändert sich die Perspektive, ne? Was ja auch da verdammt selten ist, dass ein Spiel plötzlich die komplette Perspektive ändert, ne? Ja. Da wird's nämlich von einem Side-Scrolling-Spiel. Außer Vogelperspektive. Wie soll man's. Genau. Vogel ist so ein bisschen. Ja, also da stimmt die Perspektive. Ja, stimmt die Perspektive da jetzt oder nicht? Ja, ein bisschen schräg guckt man halt von hinten so drauf. Ja, genau. Ich glaube, das nennt man verfälschte Vogelperspektive. Ja, sowas in die Richtung. Also man sieht sich komplett von hinten. Man bewegt sich übrigens, das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, während man ja bei einem, bis auf bei den... bei dem Endgegner in Level 1 bewegt man sich ja immer nur bis zur Mitte des Bildschirms mit der Figur. Die Figur kann ja nie weiter als die Mitte des Bildschirms hinausgehen, damit das ja weiter scrollt. Im Fahrstuhl. Ne? Stimmt. Bei der Plattform, bei diesem Fahrstuhl geht's. Stimmt, weil man da nach links und rechts muss, aber und halt beim Endboss. Aber ansonsten kann man eben nicht weiter als bis zur Mitte gehen. Man kann zurückgehen, aber man kann nicht bis weiter nach rechts gehen, sozusagen. Und bei dem zweiten Level, bei dieser Vogelperspektive, ist es eben so, man kann auch nicht weiter als als die Mitte des Bildschirms ja. nach oben gehen. Also man kann immer nur bis zur Hälfte des Bildschirms gehen. Weiter kommt man eben nicht. Aber das ist doch auch sehr gut, muss ich sagen, weil ja. Die Gegner, die sind ja teilweise ein bisschen heimtückisch, ja. Die ja. spitzen sie im Level drin und die kommen von oben, von unten, links, rechts. Ja, ja klar. Springen teilweise auch in die Level. Also das wäre schon gefährlich, wenn man sich an einem der Ränder aufhalten würde. Ne? Ja, ja, es ist ja auch bei den meisten Spielen ist das ja so, dass man immer nur bis zur Hälfte gehen kann. Also wenn man drauf achtet, bei den meisten Spielen ist das so, einfach damit man nicht bis zum Ende des Bildschirms rennt und dann steht da ein Gegner. Ist ja blöd. Ja, richtig. Ne? Also das wäre blöd, ja. Ja, also das macht ja schon Sinn. Das ist ja auch bei den meisten Spielen so programmiert, um Gottes Willen. Aber bei dem zweiten Level ist das eben ganz, ganz interessant zu sehen, weil man diese Perspektive eben selten hat. Ja, und? Ne? Und, was spannend ist, im zweiten Level gibt es mehrere, ja, so Panzergeschütze, die einen nach oben schießen muss und manchmal oder an einer Stelle muss man nach unten schießen. Also dann muss man so ein bisschen die Steuerung im Auge behalten, dass man eben sich nach unten, im Grunde läuft das Spiel dann verkehrt herum, ne? Dass man nach unten ballern muss. Also das ist schon nett und abwechslungsreich. Das zweite Level ist eh alles voller Panzer und Tore, ne? Oh, überall so. Es hat nur ein Tor da drin eigentlich. Ja, aber es sieht immer so aus, als ob man irgendwie durch so Torbereiche geht, sag ich mal. Also mir kommt es zumindest vor. Klar, es gibt nur ein Tor, was man zerballern muss, aber man läuft eben durch so bestimmte Abschnitte. Dann ja. läuft man mal durch Förderbänder. Förderbänder. Genau, über Förderbänder. Ja. Also das ist schon geil. Und überall automatische Waffen oder ja, das ist auch so ein bisschen seltsam. Scheinbar sind die Aliens auch mit so Panzern angerückt, ne? Oder es sind gar nicht die Aliens und es sind jetzt hier wieder Menschen, die dann auch noch irgendwas gegen einen. Ja, oder von Aliens mutierte Menschen. Ja. Stimmt, laut. Weil die Theorie kann das ja mit dem letzten Level übereinstimmen. Ja, ja, laut Anleitung ist das ja auch so, dass die Aliens versuchen, die Menschen, glaube ich, alle zu mutieren oder sowas. Also dann im letzten Level ist man dann im Labor, wo dann, wie gesagt, so gezüchtete Skorpione und sowas auf einen losgehen. Also ich würde sagen, Doch. Das sieht genau wie der Film Alien, die Figuren aus. Und die machen ja auch genau die gleichen Sprünge und so, und das ist halt dem Sinne mutiert sind. Das ja, kann man alles nicht richtig nachvollziehen. Ja, ist auf jeden Fall trotzdem ganz, ganz, ganz nett der Plot. Also, gehen wir mal die anderen Levels durch, also nach dem... Du, warte mal, vielleicht zum Level 2 noch. Da haben wir ja einen Zwischenboss. Das ist ja dieser erste Panzer, der sich am rechten Bildschirm orientiert. Ja. Während der Endboss ist ja ein wesentlich größerer Panzer, der sich am oberen Bildschirm orientiert. Ja, und dann gibt es ja noch den kleinen Panzer, der unten ist, ne? Der von oben hin und her geht. Wo du rechts unter der Ecke stehen kannst. Das Richtig, ja, den gibt's auch noch. Aber ich meine jetzt den Panzer, der sich am rechten Bildschirm positioniert. Ja, wo die Aliens aus dem Kofferraum rauskommen. Richtig, ja. Da habe ich die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Du hast die Möglichkeit, den Panzer von vorne zu besiegen. Du kannst dich aber auch hinter den Panzer stellen, weil da eine Lücke ist. Nur wenn der sich komplett positioniert hat, also bevor der seinen ersten Angriffswelle startet, ja, dann hängst du da hinten fest und kommst nicht mehr raus. Du musst dann aber die eine bestimmte Waffe haben. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, welche. Dann kannst du ihn von hinten abschießen. Ja, weil da wird wahrscheinlich die Sucherwaffe, also die Waffe sein, die ihre Munition, die das Ziel sucht. Ansonsten wird es, glaube ich, nicht der Feuerball. Müsste man nachgucken. Aber stimmt, das habe ich auch schon mal gehabt. Da hang ich dann fest. Aber da geht man ja in der Regel nicht hin, also. Das ist. Aber die Möglichkeit besteht, guck mal, jetzt, wenn du zum Beispiel die Möglichkeit hättest, ihn aus einer sicheren Position zu besiegen, dann gehst du hinter den Panzer, weil du halt hinterm Panzer keine zusätzlichen Gegner hast, ja, in Form von Aliens oder Soldaten. Du kannst ihn auch angreifen, du kannst auch, glaube ich, mindestens zwei Geschütze zerstören, aber das mittlere Geschütz, das, da bin ich also nicht rangekommen. Ah, okay. Dann ist das. Ja. Es könnte also unter Umständen waffenabhängig sein. Oder es funktioniert gar nicht. Und dann gibt es also nur noch eine Sache, indem du den Gameboy ausschaltest. Ja, oder Reset machst. Ja. Also, bei den meisten Gameboy-Spielen ist ja Reset einfach Start, Select, A und B gleichzeitig drücken. Genau, dann kommt man in Startbildschirm wieder. Ich wollte halt nur auf dieses Ärgernis hinweisen, weil wenn man bis zu der Stelle halt schon gut gespielt hat und dann halt eben resetten muss, das ist ein bisschen doof. Ja, das stimmt, dann kann man auch nicht mal Continue sagen oder sich selbst töten oder so, geht alles nicht. Ja, das geht alles nicht. Das ist schade, das ist echt schade. Mhm. Ja. Ne, und dann, ja, so Level 3 und 4 sind halt, wobei Level 3 geht auch erstmal wieder wie Level 1 im Grunde weiter, so ein bisschen Side-Scrolling. Da kommen dann im Dschungel, sag ich jetzt mal, ne? Ja, genau. Ja. Da hat man dann im Hintergrund wirklich schön detailliert Palmen, muss man sagen. Mhm. Und die bewegen sich auch im Wind ein bisschen. Also das ist sehr schön gemacht. Da, und nicht nur eine oder zwei, sondern im Grunde jede dunkler gefärbte Palme, also jede, die weiter im Vordergrund sozusagen steht, die bewegt sich richtig, richtig kräftig, sag ich mal. Also da kann man auch nicht meckern. Ja, und dann kommt ja das Besondere im Dschungellevel, dass man ja in einen Berg reingeht. Berg, Höhle, das ist, kommt hin, Ja, kann man sagen. Also diese Szene, da muss ich echt zugeben, da bin ich auch am Anfang einige Tode gestorben. Ja. Also einfach nur allein diesen Steinen auszuweichen, das war schon teilweise ziemlich tricky. Ja, bis man rausgefunden hat, wie man die abschießen kann, ne? Ja, oder dass man die abschießen kann. Das muss man erstmal. Ich habe meistens immer so ein irgendwie versucht, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, dann bin ich drunter durchgelaufen. Ja, vor allem das Blöde ist, dann steht man da und von links kommen ja noch weiter Gegner. Ne? Mhm. Und je länger man da steht, das wird auch nicht besser dann. Und, dann steht man da und versucht sich dann in diesen Berg zu ändern. Aber stimmt, das ist dann, wenn man in diesem Berg drin ist, dann muss man tatsächlich, nimmt das Spiel wieder eine andere Perspektive ein. Naja, oder nicht andere, aber jetzt geht es tatsächlich in der Richtung des Spiels nach oben. Ja. Also jetzt kann man nach oben springen, klettern und so weiter. Was wieder, also wir sind im dritten Level und wieder eine andere, im Grunde eine andere Spielsituation dabei. Mhm. Also das ist wirklich toll. Hier sind auch die Gegner, sind zwar auch wieder so Panzer, während man da diesen Berg... Die fahren aber aus dem Berg hier heraus, ne? Also die sind erst so verdeckt und dann erscheinen sie, meine ich. Ja, je nachdem, wo man gerade ist, erscheinen die erst, genau. Und man kann sich diesen Abschnitt kann man sich vorstellen wie Doodle Jump. Wie das Spiel Doodle Jump. Wer es kennt, auf dem Handy. Also es geht immer nach oben auf diversen Plattformen, ne? Nur runterfallen darf man nicht. Nur, ja. Nee. Erstens, man darf nicht runterfallen, genau, man darf halt nicht runterfallen und man hat hier halt noch diverse Gegner, ne? Und man kann schießen, aber von der Spielmechanik her kann man sich das ungefähr so vorstellen. Also man springt immer von Plattform zu Plattform und was ich auch heute noch beim Spielen festgestellt habe, wenn man auf einer bestimmten Plattform ist und oder was heißt festgestellt? Zwei Sachen. Und zwar, wenn man auf einer Plattform ist und man auf dieser Plattform einfach einmal nach oben springt, dann scrollt der Bildschirm schon etwas weiter und man landet wieder auf der gleichen Plattform. Mhm. Man kann aber dann schon den nächsten Gegner sehen und den schon gegebenenfalls ausschalten. Richtig. Das ist ganz praktisch, wenn man das weiß. Mhm. Weil sonst springt man nämlich, wenn man Pech hat, sogar in den Gegner rein, wenn man ihn nicht richtig gesehen hat. Und das Zweite ist, das ist jetzt zwar nicht in dem Level, aber auch in einem ähnlichen, Da geht es auch nach oben auf Plattformen. Das ist in Level 4 ist das, glaube ich. Da ist es dann, oder ist es in Level 4? Level 4 ist wieder drauf. Nee, das ist, es ist im gleichen Level, nur ein Stück weiter. Da gibt es dann nochmal im Grunde die gleiche Passage, nur mit einem Wasserfall rechts. So, und da ist es so, man, wenn man auf der zweiten, im zweiten Abschnitt sozusagen auf den Plattformen ist, dann gibt es eine Stelle, wenn man dann hochspringt, geht es nicht weiter. Also der Bildschirm scrollt nicht weiter, die Figur kann nicht weiter vorangehen und es tut sich nichts mehr. Okay. Und ich dachte, jetzt, was ist jetzt? Bin ich hier in einem Bug gelandet oder sowas, ne? Es tat sich nichts mehr. Und erst, also ich war auf einer Plattform, die jetzt die nächste Plattform, von der ich die nächste Plattform definitiv erreichen kann. Ja? Aber es ging einfach nicht. Und erst als ich dann auf eine andere Plattform gesprungen bin und die eigentlich weiter weg ist oder weiter unten ist, erst dann hat sich das Bildschirm weiter gescrollt. Also da gibt es ein, zwei Stellen, habe ich festgestellt. Wenn du da stehst und versuchst dann hochzuspringen, scrollst nicht weiter. Das ist, das weiß ich nicht, vielleicht weiß das schon jeder oder so, oder das ist auf jeden Fall da, wo der Wasserfall ist. Je nachdem, wo man da gerade steht und hochspringt, dann geht es nicht weiter mit dem Scrolling. Und man steht erstmal kurz da und denkt, was denn jetzt? Und dann muss man halt nach links oder rechts auf eine Plattform ausweichen, damit es weitergeht. Also das ist, das ist interessant. Es fällt einem nur auf, wenn man tatsächlich mal etwas länger steht und dann versucht weiter zu springen und dann tut sich da nichts. Aber das nur mal so eine Beobachtung von meinem heutigen Spieltag zu dieser Passage. Aber das ist halt Level 3, wie gesagt, da ist das so ein Wasserfall, ein Fluss und da muss man dann auch nochmal den Berg von außen hoch. Also zumindest, wenn da ein Wasserfall ist, würde ich sagen, das ist dann der Berg von außen nochmal in der zweiten Passage. Oder zumindest so ein offener Bergteil, sage ich mal. Könnte ja sogar ein Wasserfall im Berg sein, wenn man es genau nimmt. Ja, oder? Also du im ersten gehst ja hoch, dann läufst du wieder draußen. Das könnte man so als Absatz bezeichnen, dass du dann wieder an das nächste Stück, was hochgeht, kommst. Ja, stimmt. Stimmt, weil wenn man oben ist, dann ist man ja raus aus dem Berg. Und der Wasserfall ist draußen, ja, stimmt. Man könnte sogar noch drin sein und dann, man sieht einfach den Wasserfall. Dann gehst du wieder in den Berg rein, wo wieder Steine sind und da ist dann der Wasserfall. Ja. Spannend. Ja, ach ja, und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Hassstelle in dem Spiel. Und mit Hassstelle meine ich wirklich großen Hass. Nein, dieser Wasserfall. Ich hasse es wie die Pest. Diese Stelle ist so schlimm. Ja, das ist die Kollisionsabfrage nicht so berauschend. Nee, wenn man da auch nur den Hauch zu früh abspringt, dann zack, ist man im Wasserfall, hat das Leben verloren und herzlichen Glückwunsch. Und meistens ist man da aber schon ein Leben los gewesen, weil man irgendwo nicht aufgepasst hat im Berg oder davor schon und verliert sein zweites oder drittes Leben und ist Game over oder so. Oder man springt direkt zweimal in den Wasserfall, weil man wirklich zu doof ist, ja. Und das habe ich so oft schon gehabt. Oh, nee. Also ich stelle mich jetzt immer ganz, ganz nah an die Kante, bleib kurz stehen und spring dann rüber. Dann geht's so gerade, aber ich hasse das wie die Pest, diese Stelle. Also die ist so, nee. Naja, und dann kommt schon der nächste Zwischenboss. Das ist so... Die Drohne in groß. Ja. Wie vom Fahrstuhl aus Level 1 da. Ja. Genau, das ist die Mutterdrohne sozusagen. Ja. Das Mutterschiff. Da ist, und die hat noch eine Andockstelle, die fährt auf dem Boden mit so zwei Stacheln. Und da kann man sich in die Mitte draufstellen. Und dann kann man, damit man die von den Stacheln links und rechts nicht berührt wird, Aber nach einer bestimmten Zeit will die Drohne halt kurz wahrscheinlich auftanken oder was weiß ich, will kurz auf die Plattform drauf und dann muss man halt aufpassen, dass man da nicht gefangen wird, beziehungsweise nicht getroffen wird. Aber ja, das ist aber ein guter End, so Zwischenboss. Also der ist der ist nicht zu schwer, aber der ist mal was anderes, dass man auf so einer Plattform ist, die sich bewegt und dann eben noch den Gegner ausschalten. Ja, da kann man ja eigentlich sagen, dass Spielserie Contra viele Fans nur wegen den Endgegnern hat. Weil die so verschieden sind. Ja, und vor allem, weil die auch so groß sind, ne? Also hier sind die füllen meistens eine komplette Seite des Bildschirms aus. Bei Provotector 2, wo wir gleich auch noch was zu sagen werden, da gibt's ja so ein riesen Monster, was wirklich die Hälfte des Bildschirms einnimmt. Ne? Also genau. Also das sind eben so riesen Endgegner. Das macht das Spiel auch so interessant. Ne? Und es war auch, glaube ich, eins der ersten, die solche riesen Endgegner hatte. Also, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Also das. Du meinst jetzt zumindest auf was. Gameboy, ne? Oder? Ja. Ich wollte nämlich sagen, davor gab es ja schon genug andere Spiele, die gestritten haben wegen Endbosse. Ja, nee, ich meinte jetzt auf dem Gameboy. Es ist ja auch von 91, also das ist ja noch relativ früh. Und mal abgesehen davon, das Spiel sieht auch gegenüber dann viel später erschienenen Titel immer noch um Klassen besser aus teilweise, ne? Also das ist echt tolle Sprites, ne? Also was da rumfliegt und wie sich da bewegt und also es gibt eine einzige Stelle oder zwei in Level 3, wo es zu ganz geringen Slowdowns kommen kann. Und das ist da, wo die Steine eben vom Berg fallen. Wenn man da zu lange steht und immer mehr Gegner von rechts und links kommen lässt und die Steine fallen, dann kann es sein, dass das so ein bisschen langsamer wird, der Bildschirm. Das habe ich öfter gehabt. Wenn man mehrere Gegner von links noch kommen lässt und dann vor denen wegläuft. Das müsst ihr mal machen. Ihr müsst so zwei, drei kommen lassen, wenn die Steine da runterfallen. Und dann nicht auf die schießen, sondern weglaufen. Dann laufen nämlich drei Gegner hinter euch hier, plus die fünf Steine, die von oben fallen, plus ihr lauft da und das Scrolling noch im Hintergrund. Da wird es ein ganz kleines bisschen ruckelig. Aber auch wirklich so minimal, dass man eigentlich schon müde drüber lächeln könnte. Ja, Contra ist ja auch technisch verdammt hart an der Grenze des Gameboys, ne? Ja. Aber dafür haben sie es umso besser gemacht, muss man sagen. Ja, also. Ja, weil man merkt es ja kaum. Ja? Also ja. Ruckeln und Flackern, also da gibt es Titel. Da muss man wirklich, es wird nur langsamer, ganz kurz. Ne? Also aber das ist auch nur, wenn man das will, also wenn man das forciert, dass da drei Leute einen verfolgen. Man kann ja natürlich auch direkt abballern, dann ist da vorbei. Ne? Also. Ja. Aber das ist so die einzige Stelle, wo man so ein bisschen langsamer werden kann. Ja. Aber das ist auch, das ist jetzt wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau. Also das ist absolut. Ja. Das ist eigentlich überflüssig, das zu erwähnen. Aber wenn ich jetzt von dann, dann muss zumindest gesagt werden. So, bevor es dann nachher einer Zuschauerpost dann wieder anmeckert. Man kennt das ja. So. Ich kriege ja hier täglich 600.000 Briefe. So. Ja. Nein. So, dann kommen wir zu Level 4. 4. Oder 5? 4. 4. 4, ne? Das, genau, das mit den ganzen Käfern. Ja. Spinnen. Und Spinnen und weiß ich nicht, was da noch all für Dinger sind. Obwohl, viel mehr sind es nicht, ne? Käfer und Spinnen. Ja, das sieht aus wie eine riesige Brutstätte, durch die Monster kämpfen. Ne? Also auch vom Level-Design an die Ränder, vor allem die Level-Ränder, alles sieht alles sehr biologisch aus, irgendwie nach lebender Materie irgendwo. Also als wenn du. Also ich muss mich da auch irgendwie an Aliens zurückerinnern, ja, als die Ripley eben in diesen Hive läuft und die Alien Queen konfrontiert, ja, das hat irgendwie sowas. sowas an sich gehabt. Oder der letzte Level in Turrican beispielsweise. Ja, das ist ja so auch, biomechanisch. Also das sieht aus richtig, nach so nach so Brutschläuchen, aber aus Metall. Ja. Halt, so das so halb Roboter, halb Tier dann. Also so, sagen wir mal so, ja. In den ersten Level steigert sich das Alien-Thema immer so langsam mehr. Und im Level 4 ist es eigentlich voll da. Ja, ja. Absolut. Absolut. Ja, wobei wir uns ja jetzt noch drüber streiten können, ob der Endboss eine Spinne ist oder ein Käfer. Aber ich habe definitiv 6 Beine gezählt. Also ich würde auch sagen, es ist ich würde auch sagen Käfer. Roboter. Also Käferform. Ja, der Roboterkäfer oder ja, Roboterkäfer. Ja. Also ich fände es cooler, wenn es eine Spinne wäre, so eine Metallspinne, ja. Aber ich hab nur 6 Beine gezählt, tut mir leid. Ja, also. Ja erstens das, aber das sieht auch so aus, dass das Gesicht könnte auch von einer Maus sein. Das mit Hörnern und ja. Ja. Ja, aber was am meisten an Käfer noch erinnert, sind halt diese Klauen an den Beinen. Ja. Und das so, ja. Ja, also je länger man sich den ansieht, man desto skurriler wird's. Also das ist so. Ja, richtig. Ja. Ja. So. Und er schießt reflektierende Laserstrahlen ab. Das ist ja wirklich das Highlight. Stimmt. Reflektierende Laserstrahlen. Wobei in dem Level ist auch noch, da geht es auch wieder in die Vogelperspektive, wir in Level 2 hatten. Auch nochmal schön, dass man das dann nochmal aufgegriffen hat und nicht nur in einem Level hat. Und wie gesagt, der Endboss, das ist hier so, ja, der ist schon relativ schwer, wenn man nicht weiß, wo man stehen soll. Und je nach Waffe, da kann man schon mal ein Leben verlieren. Also, durchaus. Wenn man da nicht, also man, wir können ja mal spoilern, also das Spiel ist 1992, 91 rausgekommen. Man kann ja mal sagen, also man muss im Grunde direkt vor dem Gesicht stehen und ein bisschen weiter weg, sodass man noch genug Schuss hat. Und dann geht man immer, wenn das Tier nach rechts geht, geht man nach links. Und schießt dann diagonal drauf. Oder wenn man die suchende Munition hat, dann ist man natürlich fein raus. Aber man bewegt sich immer in der Mitte des Bildschirms im Grunde. So ein bisschen unter der Mitte des Bildschirms. Direkt so vor dem Monster. Und dann geht man immer hin und her, weil dann kann man immer den Laserstrahlen am besten ausweichen. So mache ich es zumindest. Ja. Ich glaube, man kann sich auch ganz in die Ecken links unten und rechts unten stellen. Weil da wird man auch nicht getroffen von den Laserstrahlen. Aber da wird es dann umso schwieriger, das Viech zu treffen. Mhm. Weil das Viech muss man genau in der Mitte treffen, am Kopf. Also das ist. Und das Schöne ist ja, bei allen. Das kann dann ein bisschen. Bei allen Gegnern oder Endgegnern hört man per Ton, ob man getroffen hat oder nicht. Stimmt, da weiß man wenigstens, schießt man die ganze Zeit vorbei. Und da gibt es nämlich bei. Bei diesem Plattform-Endgegner, wo man auf der Plattform steht, mit der großen Drohne, da ist das nämlich so, wenn man den Sucher hat, der schießt, wenn man Pech hat, nämlich die ganze Zeit auf die Stacheln. Ja, das sind auch 2 Geschütze, die man kaputt machen kann. Ach so. Aber das ist eben, man will ja eigentlich eher erst die Drohne mit ihren Lasern da kaputt machen, weil die ja gefährlicher ist. Und da muss man sich dann immer da muss man halt nach oben drücken, damit der auch wirklich nach oben schießt und dann und nicht dann irgendwo gerade hinschießt. Also wo du musst aber so sehen, so einfach kannst du die Suchraketen ja auch nie machen, ne? Es ist klar, also, dass die sich dann, die suchen halt das nächstgelegene Ziel, was als Target sozusagen angelegt ist da. Also das ist schon klar. Das macht das Spiel auch dann wieder ein bisschen interessanter, wenn man nicht alles damit abschießen kann. Ja, und dann letztes Level. Kommt voll das Thema Alien wie der Kinofilm Alien. Reagenzgläser mit diesen, wie heißen die Dinger nochmal? Facehacker? Facehacker? Sind das die ersten Dinger bei Alien? Ja. Ja, es sind da voll mit den Dingern und teilweise leben sie noch und springen dann raus. Nur dann sind sie größer als wie man sie vermuten würde, wie aus einem Alien-Film. Aber springen genauso. Ja, und wenn man da genau hinguckt und sich mal so ein Standbild von so einem Facehacker anguckt, da sieht man tatsächlich, das ist so ein, ja, das sieht aus wie so ein menschliches Gesicht vorne. Oh. Von der Seite, das sieht ganz gruselig aus. Wenn man sich das wenn man mal einen Screenshot oder schaut euch mal ein YouTube-Video in hoher Qualität auf und dann stoppt das Video mal und schaut euch mal den Sprite an. Das sieht echt okay. Als ob das so ein menschliches Gesicht von der Seite wäre. Das ist so, naja, schon recht gruselig. Bin ich neugierig. Ja. Da ist übrigens auch wieder so ein Plattformspringen-Abschnitt, wo man dann nach oben springen muss. Ist auch wieder ganz nett gemacht. Der ist auch ein bisschen, ist das an der Stelle? Nee, etwas weiter kommt es nochmal. Da muss man dann so Elektrostrahlen ausweichen noch. Das finde ich auch die Hölle. So Barrieren, da, ja. Da weiß ich immer nicht, wann muss ich denn hier springen und wohin. Genau. Und jedes Mal verliere ich da ein Leben und bin froh, wenn ich da durch bin und nur ein Leben verloren habe. Meinst du das den Faceacker, wenn er aus dem Glas raus ist oder im Glas? Mit dem Gesicht, wenn der draußen ist. Scroll ich durch so ein Video, wo da sind sie aber noch. Ja. Ja. Also ich hab's nur bei wenn man im fünften Level da diese Plattform hochspringt und dann so ein Facehacker auf einen zukommt, da sieht an einer Stelle ein Sprite aus wie so ein menschliches Gesicht von der Seite. Aber das kann natürlich auch, naja, das ist eine Interpretationssache, ob man da das Gesicht sieht, sage ich mal. Aber ich würde sagen, ja. Ich krieg's gerade hier im Video nicht so genau hin. Nee, ist auch nicht an jeder Stelle. Also es gibt mehrere Animationszyklen von diesem Ding. Ja, und dann ein bisschen weiter in Level 5 bekommen wir nochmal einen Aufzug spendiert, der diesmal, oder eine Plattform, die diesmal nach oben fährt. Mhm. Diesmal andersrum als in Level 1. Und ja, dann das ist eben... das ist echt schwierig, weil da kommen, finde ich, da links kommen diese Mutanten raus, rechts kommen diese normalen Gegner raus und zwischendurch kommen so automatische Laserstrahlen, wo ich bis heute nicht rausgefunden habe, okay, ich sehe es hier auch gerade, scheinbar muss man sich ducken einfach zur richtigen Zeit, aber es ist, ich verliere da jedes Mal ein Leben. Vor allem, ich denke auch immer, ich kann auf diese Plattformen dann draufspringen, aber das geht irgendwie auch nicht so wirklich. Also es ist, boah, da habe ich schon Leben verloren, meine Herren. Muss echt nicht sein. Aber das ist schon eine sehr, sehr coole Szenerie, muss ich sagen. Ja. Sich durch so ein Labor zu bewegen und dann hast du diese Brutkästen oder wie, Frambi, was hast du gemeint? Diese Reagenzgläser. Reagenzgläser. Und plötzlich klirrt das Glas, ja, zerspringt und da kommt dir so ein Vieh entgegen. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Und auch für ein Gameboy-Spiel eigentlich auch ziemlich cool programmiert. Ja. Ja, vor allem, wenn das... schönes Gimmick. Ja, wenn das Glas zerspringt, das sieht erstmal genau, geil ja. aus. Ja. Das sieht schon geil aus. Allein, dass man erkennt, dass das Glas sein soll, ist ja schon schon relativ schwierig, weil man cool. ja nur vier Graustufen hat. Ne? Ja. Aber weil die auch so von der Perspektive toll gemacht sind, da ist auch nicht einfach, man hat auch nicht das Gefühl, das ist einfach nur ein Hintergrund, sondern da passiert echt was. Man ist so richtig genau, in diesem Raum drin, ne? Genau, das, richtig, ja. Mhm. Wobei das ja auch das bei allen bei den Level, wo es seitlich zur Sache geht, da ist es ja auch so, dass man immer von dem Weg, den der Probotector läuft, vorne immer noch ein Stück von dem Weg sieht. Also man sieht die Dicke sozusagen des Weges, die aber wahrscheinlich noch viel, viel weiter nach unten geht. Aber man sieht eben von vorne den Weg, wo er drauf läuft. Und sieht nicht nur den Weg direkt. Also dadurch ist da eh schon eine Perspektive drin, die toll ist. Ne? Also das macht dann direkt viel mehr Spaß. Was ich gerade durch Zufall sehe in diesem Video, durch Standbild, ne? Wenn man sich duckt, hat er hinten die Füße ja nach oben. Nicht ja. So ein bisschen angewinkelt. Ist doch eigentlich sinnlos. Weil jeder normale Mensch würde doch die Beine nach unten machen. Oder? Ja, gut, ist. Ja. Gut, jetzt könnte man sagen, weil das ja hier ein Roboter ist, der kann halt nicht komplett gerade oder so. Wie soll er sonst stehen? Weiß ich ja nicht. Ja. Ja, was weiß ich. Es war nur eine Vermutung. Obwohl, hat er die Beine jemals gerade? Ich glaube nicht. Der hat die immer gewinkelt. Wenn der steht, hat er die gewinkelt. Der hat die gewinkelt. Der hat die gewinkelt. Ja, gut. Hast gewonnen. Ja. Ja. Der hat die immer gewinkelt. Beziehungsweise es ist einfach die Rüstung ist einfach ja, so aber wenn wir jetzt konzipiert, dass das ich so weiß aussieht. Jetzt nicht, wie das in Contra aussieht, ne? Wenn das Mensch ist, ob der die Beine auch so angewinkelt hat. Weil dann wär's ja wieder unlogisch. Ja. Müsste man nachgucken. Das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich jetzt raten. Aber hier macht das durchaus Sinn. Wobei der hier die dann auch ganz anwinkelt. Also die sind dann noch weiter angewinkelt, als sie in der Standposition sind. Also das ist schon... das ist auch, glaube ich, einfach gemacht, damit es nicht doof flachliegend aussieht. Also so sieht die Position ja relativ cool noch aus, ne? Wenn die so angewinkelt sind. Das hat einfach vielleicht einfach besser ausgesehen, ne? Ja gut, man muss das ja auch immer... Seit wann sind Videospiele logisch? Ja. Ja, nee, also manchmal geht es auch nur darum, dass man besser unterscheiden kann, welcher Sprite gerade da gezeigt wird, ne? Und das ist schon... Hier gibt es sowieso sehr viele ich nenne es mal Zustände von Sprite, die der hat. Also wir haben das liegende Sprite, der kann sich in wie viele 8 Richtungen bewegen, gucken, schießen. In alle Richtungen. Sind es 8? Links, rechts, hoch, runter und jede Diagonale. Dann und dann kommt der Sprung noch dazu. Ja. Ja, genau. Da kommt der Sprung noch dazu. Und der, genau, da rollt er sich ja im Grunde immer in der Luft. Egal, ob es ein kurzer, langer oder sonst ein Sprung ist. Der rollt. Und da kannst du auch in jede Richtung cool schießen. Währenddessen. Ja. Stimmt, du kannst, ja. Und, was interessant ist, durch das Springen, verkleinert man seine Oberfläche. Also, wenn man in der Luft ist, ist man ein viel kleineres Ziel, als wenn man, gerade steht. Ja. Ist halt so. Das, das ist, ich schätze mal von der Hit-Area gesehen, um die Hälfte ist man dann reduziert, was die Trefffläche angeht. Also das ist, es kann mal nützlich sein, wenn man in so ein Kugelhagel da gerät, aber wenn man in Kugelhagel gerät, dann hat man meistens eh schon verloren, also... Ja, weil man dann irgendwas falsch gemacht hat. Ihr wisst, was ich meine. Also dann läuft, da kommt man auch meistens nicht mehr raus. Also da ist dann meistens vorbei schon. Ja. Also der hat schon echt diverse Sprites, die man da sehen kann. Ja, und dann sind wir im Grunde schon auch beim Ende, ne? Oder beim Endboss sozusagen. Da geht's dann nochmal gegen den Ober-Alien, der hat, glaube ich, auch einen Namen, ne? Black Viper. Ja, Black Viper. Schwarze Schlange. Das ist... Ja. Sieht aber... Ja. Linearmäßig vielleicht auch aus. Ja. Ne? Irgendwie so. Das ist... Sieht ehrlich gesagt aus wie eine größere Version vom Probotector. Sieht auch wie ein Roboter aus, muss man sagen. Sieht eher aus wie ein Roboter. Schießt dann, kann sein Maul oder seinen Kopf ganz weit aufreißen. Der schießt dann, ja, was ist das? Schraubenschlüssel? Man weiß es nicht. Nee, Raketen. Raketen soll das sein. Ach, warte mal, Moment. Nein, es sind Raketen. Du kannst da erkennen, dass er sein Maul weit aufreißt. Soll ich sagen, was ich erkannt habe? Ja. Dass der sein, das Teil, das er auf dem Rücken trägt, diese Rückenpanzerung, ja. Stimmt, die von hinten nach vorne geklappt. Nach vorne klappt und dort aus dann die Raketen. Es wird wahrscheinlich so eine Art Raketenrucksack oder Munitionsrucksack sein, ja. Ja. Also das habe ich zumindest gesehen, ja. Du hast vollkommen recht. Mhm. Und man sieht auch, dass es ein Alien sein muss, weil der Mittelteil ist also ganz dünn, da ist nur so ein, ja, im Grunde nur so eine Wirbelsäule oder weiß ich. Also das ist ganz dünn. Entweder es ist ein Roboter oder es ist halt... Es ist ein Alien. Ja, also das... Ja, es ist ein Alien, genau. Weil das passt sonst nicht. So, und wenn man den besiegt hat, ja, der ist schon... Ja, der ist nicht schon super schwer, aber da muss man schon wissen, was man tut. Auf alle, ja, das sollte man wirklich wissen. Weil der auch, der hat auch teilweise... Raketen, die einen verfolgen. Das seine Klauen sind es. Ja, genau. Die fliegen ja einmal so einen Bogen, also direkt auf dich zu, verhaken sich dann oben in der Decke und dann fliegen sie zurück, versuchen dich aber bei dem Rückflug auch nochmal irgendwie zu treffen. Ja? Da kann man aber ganz leicht sich auf den Boden legen und dem entgehen. Das ist ganz, ganz cool. Da muss man so ein bisschen koordinierend vorgehen. Ja? Weil du einerseits die Klauen hast von ihm, die sich in der Luft bewegen, und die Raketen. Und dann wechselt er ja auch permanent die Seite. Das muss man alles irgendwie einkalkulieren. Ja, stimmt. Ja, und wenn man den besiegt hat, ja, es ist im Grunde, ja, es ist der letzte Boss, den man wirklich besiegen muss. Und dann geht der Boss. Ja, dann geht es tatsächlich noch weiter. Dann kommen wir zum Mother Brain. Ja, genau. Ja, genau, das ist es. Ja, dann kommt man hier zu, ja, Mother Brain, genauso kann man sich's vorstellen. Mhm. Und auch das ist ja, so ein riesen Reagenzglas-Gehirn. Und da schießt man aber nur drauf und zerstört das Glas und dann ist sozusagen alles vorbei, genau. Ja. Also da hat man jetzt nicht mehr zu kämpfen sozusagen, aber man muss es eben noch erledigen. So. Sehr gut. Ja. Ja, was dann noch spannend ist, hier dann auch mal die Spoilerwarnung, wer nicht wissen will, was die Endszene ist. Letzten Endes sieht man dann noch, wie der Probotector dann von diesen Inseln dann im Hubschrauber wegfliegt. Ja, und man sieht den Berg so schemenhaft dargestellt noch. Und daneben raucht es, ne? Ja, genau, dass da zerstört ist. Und wie man von der... von der Rückseite der Verpackung erfährt, das Ganze spielt auf den Galga Islands, also in den Galga Inseln, und da sieht man eben jetzt den Hubschrauber von wegfliegen und der Probotector ist an sich der Roboter RD-008 offiziell, ne, laut Verpackung, also wer das mal immer schon wissen wollte, RD-008, das nur, um das mal zu komplettieren. Weil das ist ja auch nur für die Probotector-Variante erfunden wurde, sozusagen. Ne? Also das ist dann schon ganz nett. Ja, und wenn der Hubschrauber dann wegfliegt, dann sieht man noch die Credits, wie immer. Sieht das noch ein bisschen rauchen, der Hubschrauber steht dann in der Luft und dann ist das Spiel auch vorbei. Dann kommen wir jetzt mal, wie habt ihr das Spiel denn bekommen? Da habe ich nämlich eine besondere Geschichte dazu. Also ich habe es tatsächlich, lass mich nicht lügen, ich habe es zweimal gehabt bisher. Einmal habe ich es wieder verkauft, aber das, was ich jetzt habe, habe ich tatsächlich vor 3 Jahren auf dem Flohmarkt, da war das noch ein normaler Preis, 4,50 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja, und früher, wie hast du es da bekommen? Früher heißt, ich glaube, dann vor 7 Jahren. Ach so, nicht, also... Wo ich das erst... Nein, ich habe es bisher zweimal gehabt. Und da habe ich es aber einmal in einer sehr guten Verfassung gehabt. Da habe ich es dann irgendwann verkauft gehabt. Und jetzt habe ich es halt in so einer, ja, ist halt das Label ein bisschen angegriffen, ne? Aber für 4,50 Euro habe ich es dann aber trotzdem wieder mitgenommen. Also das war es mir dann schon wert. Das ist einfach. Ja, ich meine, das war das zur Gameboy-Zeit oder nach 2000? Nee, nach 2000. Nee, Alexander, das war nach 2000. Bei dir? Ich kann mich natürlich nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich habe das auch als Kind gehabt, nie selbst gekauft, nie geschenkt bekommen. Ich musste es irgendwie mal eingetauscht haben oder so gegen ein anderes Spiel. Aber mit genauer Wahrscheinlichkeit, also mit, ich kann es nicht genau sagen. Wird wahrscheinlich so gewesen sein, ich habe es damals besessen, aber wurde mir nie geschenkt. Also jetzt offiziell so zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Mhm. Selbst gekauft habe ich es mir auch nie. Das kann dann eigentlich nur durch so ein Tauschgeschäft zustande kommen. Ja, bei mir ist es ja was Besonderes. Damals hatte ich, glaube 4 oder 5 Spiele für den Gameboy erst. Das war dann das erste Spiel, was ich mir selber geholt habe von meinem Geld. So, dann bin ich da in Horten reingekommen. Horten gibt's ja nicht mehr, das Kaufhaus. Deswegen darf ich ruhig den Namen sagen. Ja, den darfst du auch so sagen. Und da stand das vor so einem Regalende. So Pakete. Mhm. Da war Konami-Pakete mit der Konami-Tasche. Ach. Oh. Und da habe ich die Wahl gehabt zwischen Probotector mit The Castlevania Adventure und Probotector und Nemesis, glaube ich. Mhm. Ja, da stand ich wirklich davor. Welche Spiele sind jetzt besser? Welche Spiele sind jetzt besser? Da habe ich Probotector und The Castlevania Adventure gekauft. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hat mein Neffe auch schon einen Gameboy gehabt. Da weiß ich, sind wir noch eine Woche später hin und haben das nochmal für meinen Neffen geholt. Genau das gleiche Paket. Cool, ja, eigentlich. Aber jetzt kommt's, die Konami-Tasche, ne? Da haben wir ja versucht, Nachforschung zu machen. Hast du ja auch versucht, Alexander, ne? Mhm, mit dem Sparks der von den Rocket Knights. Ja. Ja. Für die, die es gerade nicht nachvollziehen können, es gab eben diese Konami-Tasche und da zu der Zeit war Sparks das mal Vier-Maskottchen. Ja. Und in letzter Zeit wurde sowohl im Gameboyland Forum als auch auf Alexanders DMG-Page intensiv Nachforschung angestellt, was diese Taschen angeht. Und nur damit die Leute wissen, worüber ihr da gerade angefangen hat das ja im Gameboy-Land-Forum. Da hat ja jemand nach Gameboy-Taschen gefragt oder hat gesagt, er sammelt die Gameboy-Taschen. So, habe ich da so durchgeguckt und dann, ja, die fehlt doch. Es gab nur diese Tasche in Verbindung mit diesen Gameboy-Spielen. Weitere Infos habe ich nun auch nicht. Und da habe ich so erzählt, ich habe noch die Konami-Tasche. Und dann war der Aufschrei ja groß, was die Konami-Tasche ist. Das war ja vor ein paar Jahren. Und ja, neulich habe ich mal gedacht, rüste mal Konami direkt an in Deutschland. Aber leider wissen die gar nichts mehr darüber. Ja, kann ich, ist auch verständlich. Meistens ist dann irgendwann der Umbruch, wo dann alle Leute, die damals gearbeitet haben, wechseln und die haben vor 2 Jahren ihr Archiv aufgelöst. Ah. Okay. Also da hätten sie das noch gehabt. Ah, okay. Ist aber schade. Ja, ne? Ja, aber das ist. Es gehört ja auch zur Firmengeschichte irgendwo, gell? Ja, die sind halt umgezogen und mussten ihr Archiv loswerden. Ganz einfach. Ah, das ist aber schade, weil guck mal, Nintendo hat ja jetzt in Frankfurt haben die ja auch Vitrinen aufgestellt, wo sie alte Gameboy-Konsolen und Spiele aufbewahren. Ja. Nicht alle, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die ein schönes Archiv da doch vorhalten. Ne? Schon. Ja. Ja. Und dann kam ja das Foto im Forum, wie das Original eingeschweißt ausgesehen hat. Ja. Ja. Ja. Was soll man sagen? Die Konami-Tasche ist und bleibt selten. Die taucht ganz selten mal bei eBay auf. Ja, stimmt. Habe ich auch bis zu dem Zeitpunkt. Also ich habe es mir in der Kombination fand ich es logisch, weil ja von Konami grundsätzlich viel damals auch so im Spielwarenbereich zu holen war. Also da gab es auch so Turtles, Handhelds, also so LCD-Spiele, ja, und sowas, die habe ich damals zum gehabt, Beispiel. Ja, ich auch. Ja. Der war cool. Also so die Kombination da hat eigentlich Sinn gemacht, ne? Zumal die auch die Gameboy-Spiele gemacht haben. Ja, woran ich mich auch noch gesehen habe, woran ich mich auch noch erinnern kann, dass meine Eltern mir 10 Mark gegeben haben, damit ich mir das holen konnte, weil ich glaube, es hat 60 Mark gekostet und ich hatte nur 50, weil ein Gameboy-Spiel 50 Mark gekostet hat da. Und ja, das waren ja 2 Spiele. War natürlich bedeutend billiger. Und dass ich halt gerade die guten raussuche, ne? Wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Nö, das konnte man natürlich nicht wissen. Aber ich glaube, da hättest du aber, glaube ich, mit dem anderen Pack jetzt auch keinen Fehler gemacht. Ich wollte sagen, Nemesis ist auch gut, aber Castlevania hat mir zu dem Zeitpunkt auch noch nichts gesagt. Obwohl ich ja vorher auf dem C64 unterwegs war. Ja. Da gibt's das ein Castlevania-Spiel ja auch drauf. Aber das ist nicht so berühmt. Nee, schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Haben wir jetzt auch noch mal sowas in der Folge gehabt. Sehr schön. Und ich habe meine Konami-Tasche noch. Ja? Ja. Ah, okay. Das ist natürlich dann noch spannend. Ja, da hatte ich früher immer meine Gameboy-Spiele mit, wenn ich unterwegs war. Und dann hat die nicht mehr ausgereicht, dann musste eine zweite Bauchtasche her. Ja, und wie viel Bauchtaschen brauchst du jetzt heute für 700 Spiele oder wie viel du hast? Ja, ich schick doch mit 10 Spiele habe ich reingekriegt. Dann kannst du dir mal ausrechnen. Okay. Und dann will ich sehen, wie du 70 solche Bauchtaschen um Bauch machst. Genau. Aber die Taschen waren wirklich für Kinder ausgelegt. Also Bauchumfang. Ja, heute kriegst du nicht mehr schon mit einem. Ja. Nee, heute. Ich habe ja auch noch zwar jetzt keine Konami-Tasche, aber so eine alte Scout-Gürteltasche. Die habe ich letztens auf dem Dachboden gefunden. Mhm. Ja, passt ums Handgelenk noch, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt kam's durch. Ja. So. Passt ums Handgelenk. So. Ja, meine Mutter kriegt die auch nicht um, obwohl die ziemlich dünn ist, ne? Also es ist wirklich für Kinder gemacht. So 12-, 13-Jährige, so alt war ich ja damals. Ja, ja, das war ja genau die Zielgruppe. So waren wir alle damals, ja. Ja. Mhm. Gameboy, ein lustiges Taschenbuch und ein Wassereis. Das war der perfekte Sommer. Aber ja, genau. Ich stand jetzt die Woche wirklich bei Horten genau vor dem Regal. Mhm. Weil ich genau weiß... Was ist denn da jetzt drin statt Horten? Also Horten gibt's ja nicht mehr. Was ist denn da jetzt bei euch drin? Ja, bei uns nicht, das ist ja in Osnabrück. Auch noch ein Einkaufsladen, genau. Der gerade so durch die Presse geht mit in Richtung Insolvenz, so immer mal. Okay, ja. Ja. Nee, aber klar, Horten, stimmt, Horten, das war noch. Genau wie Kaufland oder Quelle, ja, das waren noch Läden, ja. Im Quelle habe ich meine ersten C64-Spiele. Habe ich euch eigentlich schon die Geschichte erzählt, wie ich an einen uralten Quelle-Karton gekommen bin? Was für ein Quelle-Karton? Habe ich euch das schon erzählt? Anfang des Jahres hatte ich von einer anderen Spielekonsole ein paar Spiele aufgekauft und da musste ich das persönlich abholen, hier in der Nähe. Und da hat mir derjenige vorher schon gesagt, ja, das stand tatsächlich seit 25 Jahren jetzt auf dem Dachboden. Da ist man natürlich immer so ein bisschen skeptisch, ne? Stand das jetzt wirklich da 25 Jahre oder, ne? So, und dann haben wir uns getroffen und der macht den Kofferraum auf. Also wir hatten uns irgendwo in der Mitte getroffen, weil es dann doch ein bisschen weit war. Und der macht den Kofferraum auf und der hat das tatsächlich, die Spiele in einem uralten Quellekarton. Furztrocken dieser Karton, also trocken im Sinne von, der stand wirklich einfach auf einem trockenen, staubigen Dachboden, ne? Mhm. Und das war ein uralter Quelle-Karton, weiß ich nicht, ziemlich sehr, sehr groß. Und da drin waren die Spiele, also genau da, wo sie im Grunde auch aus der Zeit her waren, ne? So ungefähr. Ob die jetzt genau bei Quelle gekauft wurden, weiß ich natürlich nicht. aber das war einfach geil, dass die Spiele da drin noch waren. Also du wusstest, man konnte sich das genau vorstellen, das Ding stand da wirklich 25 Jahre am Dachboden. Ja. Also den vor allem der Karton, den du hast ja auch nicht irgendwo so einen 25 Jahre alten Quellkarton plötzlich her. Doch, ne? Die kannst du kriegen. Also, stimmt. Ja, aber jetzt für so einen Verkauf, das war jetzt logisch, dass das wirklich jetzt da stand. Und der war ja auch noch staubig, also nicht staubig in dem Sinne, nicht dreckig, aber halt so ein bisschen staubig. Und das hatte auch diesen Dachbodengeruch, ne? Also den guten, sage ich mal, wenn man es so nennen kann. Also du hast wirklich gemerkt, geil, das Ding stand da wirklich 25 Jahre, da war kein Mensch dran. Und das war irgendwie cool. Diesen Karton habe ich auch aufgehoben. Ich werde ihn wahrscheinlich demnächst auf eBay versteigern. Ja, ich schreibe einfach Retro-Rar hinter, wie alles, was sehr rar muss ich schreiben. Dann, ja, genau, oder super-rar. Ja. Wii U-Spiel, super-rar, weißt du? So, ja, danke, weißt du. Da weißt du schon Bescheid. Einmalig. Nein. Ja, nee, also das noch zu dem Thema. Nee, aber schön, schöne Geschichten. So, ja. Wir müssen Protector noch abschließen. Musiktechnisch glaube ich auch ganz weit vorne. Ja. Was das Spiel angeht, also da geht es schon im ersten Level los. Da ist man sofort drin. Das ist auch wieder so eine treibende Melodie. Also die kann man nach einmal hören, glaube ich, mitsummen. Also echt cool. No. Da kann man überhaupt nicht meckern. Zumal ja, wenn es schon einen Soundtest drin gibt, also dann weiß man schon, da ist oder da gibt es zumindest was zu hören. Ne? Fazittechnisch, das haben wir im Grunde schon am Anfang gemacht, der Folge. Must have. Must have. Ich sag's ja auch. Ja, also das muss man echt haben. Ja, wie gesagt, es gab noch den Nachfolger Protector 2. Das werden wir, glaube ich, dann doch in einer anderen Folge besprechen. Schaffen wir jetzt, also hatten wir auch nicht ganz vor, aber wir uns zumindest mal ansprechen, aber ich glaube, sonst wird die Folge noch länger, als sie jetzt schon ist. Ich schau gerade mal, wir sind bei 4:10. Ja, jetzt sind wir. Ja, das ist die Gesamtkonferenzzeit, nee, die wir jetzt hatten. Das war die Aufzeichnungszeit. Die Konferenz geht jetzt 6:08. Ah, okay. Ah, das stimmt. Ja. Ich habe jetzt, ja, vier mhm. Stunden nehmen wir jetzt auf. Ja, und das also ist schon 4 Stunden ordentlich. Podcast haben wir jetzt. Wenn da ein bisschen rausgeschnitten wird, es ist jetzt schon der längste Podcast, den wir je hatten. Oh. Also zumindest was ja doch, auch auf, was das Endergebnis angeht. Länger als das Jubiläum? Ja, wird er werden, da wir aber jetzt schon bei 4 Stunden sind und kaum Schnitte drin haben. Richtig, ja. Ich neuer Rekord, nicht, yeah. Ja. Wird das, glaube ich, ja, also mindestens 3,45, 3,50 wird das werden. Je nachdem, ob wir ein oder die andere Passage komplett drin lassen, aber ich glaube, da wird sehr wenig rausgeschnitten. Wie lange war eigentlich Folge 2? Ja. Ah, Folge 2 war, glaube ich, gar nicht so. Ja, ich meine, wenn du jetzt meinen Monolog da komplett gelassen hättest, in Originalgeschwindigkeit. Naja. Ja, ach so, gut, dann wäre es, obwohl dann wäre auch nicht ganz so lang geworden. Ich kann gerade gerne du mal. Du weißt, mein Monolog war 1,5 Stunden, ne? Ja. Nee, ja, gut, das wäre dann natürlich länger geworden, aber Folge 2, ich kann auch mal eben gucken. Das wird die Zuschauer jetzt auch brennend interessieren, die jetzt nach 4 Stunden Podcast hören und jetzt noch über sowas hier schwadronieren an müssen. Die sind doch eher basteln jetzt nebenbei. Ja. Ja, basteln? Aber doch, die meisten sagen immer, ja, ich höre euren Podcast beim Basteln. Achso, ja. Okay. Basteln, ja, oder und dann die Ausfahrt verpassen, ne? Achso. Ja. Oder zum Eintreffen. Nee, Folge 2 war nur 1:23 lang. War ja gar nichts. Oh, obwohl die Folge gut war. So wie ist haben wir das denn geschafft? Ja, vor allem, da haben wir ja noch 3 Spiele besprochen, glaube ich, ne? Wie ist denn ja, das da wollten möglich? Wir ja auch unbedingt auf 90 Minuten bleiben. Nee, zwei? Ja. Haben wir da 2 oder 3 Spiele besprochen? Ich weiß nicht, ich glaube nur 2, aber ja, das haben wir, glaube ich, heute nicht geschafft. Wir haben 3 besprochen, das war so Megalith, glaube ich. noch dabei, oder? Ach ja, ja, ja, das wird dann, ja genau, unser Giftschrank, ja. Ja. Ja. Naja. Ja, okay, also, ja, Probotector must have, haben wir jetzt schon gesagt. Definitiv spielen, kaufen. Und, muss sein. Ja, muss sein. Und ich würde auch wirklich vorschlagen, Probotector zu spielen. Es ist dann doch einfach grafisch ein bisschen schöner als Operation C. Beziehungsweise Contra. Mhm, Zumindest auf dem Game Boy, muss man sagen. Ja. Also, und man kann auch ruhig sagen, das ist ein Spiel, da kann man schon 4,50 Euro, klingt also nicht zu viel für ein loses Modul, also ist den Preis definitiv wert. Ich sag dazu nichts. Ja. Ja gut, du hast ja deine persönliche Obergrenze, gell? Wo liegt die nochmal, bei 2 Euro oder 3? Und ich krieg's dafür. Ja gut. Wenn ich will. Gut, dann schließen wir auch Probotector ab, wird bestimmt später dann, wenn wir Probotector 2 irgendwann mal besprechen, bestimmt nochmal auftauchen. Mhm. Wenn wir dann vielleicht auch ein paar Unterschiede besprechen und ja, dann hören wir uns da bestimmt nochmal wieder. Da versuchen wir ja, die Entwickler ranzukriegen für Teil 2, ne? Ob wir Kontakt zu denen kriegen? Ja, wenn das funktioniert. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, dann ja, haben wir noch eine Kleinigkeit, beziehungsweise was das, worauf ihr jetzt seit 3 Stunden 45 wartet. Wir hatten ein Gewinnspiel angekündigt. Ja, ich will mitmachen. Nein, nichts gibt's. Oh. Ja, wer jetzt aufgepasst hat, der kann jetzt bestimmt die 2 Fragen für sich beantworten und uns auch beantworten. Stell sie einfach mal, Alexander. Welche Fragen müssen wir oder muss der Zuhörer beantworten, damit er beim Gewinnspiel teilnehmen kann? Ja, das eine ist eine Frage, die stammt aus Balloon Kid. Die zweite Frage aus Probotector. Frage 1 ist, in welcher Stage kämpft Alice gegen einen Schneemann? Mhm. Und die Frage 2 wäre, unter welchem Namen ist Probotector auf dem Game Boy in den USA erschienen? Ich denke, wer jetzt wirklich aufgepasst hat, der kann das jetzt aus dem FF beantworten. Habe ich jetzt gewonnen. Und du spielst nicht mit, Frampi. Bist ausgeschlossen hier. Sicher? Ja. Alle Interessenten, die gerne bei dem Gewinnspiel teilnehmen möchten, schicken ihre Antworten dann an unsere E-Mail-Adresse. Die lautet dmg89talk@gmail.com. Genau. Einfach in den Betreff schreiben, Gewinnspiel, und dann schreibt ihr in eure Mail die beiden Antworten. Schreibt einfach Frage 1 oder 1, die Antwort für Frage 1 und dann bei 2 richtig, die Antwort für 2. Und wenn ihr uns noch irgendwas Grüße senden wollt oder Fragen oder so habt, könnt ihr das gerne in die Mail reinschreiben. Das ist kein Problem, aber schreibt einfach die Antworten ganz zuerst in die Mail rein. Dann können wir das schneller sortieren. Richtig, wir brauchen auch so eine Art Einsendeschluss. Da würde ich fast sagen, vielleicht 7 Tage, nachdem der Podcast auf YouTube hochgeladen wurde. Beispielsweise. Was meinst du, René? Ja, würde ich auch sagen. Also diejenigen, die den Podcast immer ein bisschen später mitkriegen, weil sie nicht jedes Mal ihren RSS-Feed aktualisieren oder so, oder einfach dann nur alle 1 oder 2 Wochen mal im Forum sind, die können dann immer noch dran teilnehmen. Zu gewinnen gibt es 3 Pakete mit CD, mit Gameboy-Heft, also einfach mitmachen. Wie immer bei unseren Gewinnspielen findet ihr die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu diesem Gewinnspiel auf unserer Webseite dmg89talk.blogspot.com, verlinkt im Beitrag zu diesem Podcast natürlich. Teilnehmen darf jede natürliche Person ab 18 Jahren mit festem Wohnsitz in Deutschland oder Österreich. Einsendeschluss lege ich jetzt doch mal fest, genau, und zwar den 31. 10.2015. Für 3 Gewinner gibt es je ein Paket mit dem Gameboy-Heft und der CD von Tronimal. Und ausgelost wird das Ganze mit einem Zufallsgenerator aus dem Web. Was ich noch sagen wollte, ne? Dass die Zuhörer uns auch per Mail Wünsche schreiben. Ja, genau. Das könnt ihr auch machen. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir mal besprechen sollen, sei es Spiele, sei es Hardware vielleicht mal, das werden wir bestimmt demnächst auch mal etwas intensiver tun, dann schreibt uns einfach auch vielleicht, warum wir genau dieses Spiel vielleicht besprechen sollen oder vielleicht wollt ihr auch mal dabei sein und dann das Spiel direkt mit besprechen. Also lasst euch was einfallen, schreibt uns und dann werden wir bestimmt eure Anregungen in unseren Podcast mit aufnehmen. Oder vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge zu unserem Podcast. Vielleicht ist euch der einfach zu lang mit 4 Stunden. das könnt ihr uns auch schreiben. Oder der ist euch zu kurz. Der muss vielleicht 8 Stunden gehen, damit ihr über die ganze Arbeitszeit was hören könnt. Also das lässt sich ja alles regeln. Auch wenn ich nicht zwingend 8 Stunden aufnehmen muss. Denn jetzt sind wir bei 6 Stunden und 4 Stunden 10 Aufnahmezeit, das ist schon, ist schon hart an der Grenze. Wir haben um 15 Uhr angefangen heute. Denk an den Geburtstagscast, wo wir da 12 Stunden gesessen haben. Ja, aber da hat man wenigstens einigermaßen Pausen zwischen. Aber heute haben wir 15 Uhr angefangen. Um 10 vor 7 haben wir eine knapp 25 Minuten Pause gemacht und dann, jetzt haben wir 8:45. Also 6 Stunden sitzen wir hier vor dem Mikro. 6 Stunden. Krass. Ja, das ist schon hart. Was man nicht alles zu Balloon Kid und Protector erzählen kann. Meine Herren. Hey, denk nur an den ersten Podcast. Da haben wir erst mal 3 Stunden so rumgelabert. Bevor wir aufgezeichnet haben. Ja, und wie gesagt, beide Spiele kann man innerhalb von 20 Minuten auch komplett durchspielen alleine. Also das muss man nicht in vier Stunden 10 unbedingt nochmal besprechen, aber ja. Wir machen das hier beim DMG89 Talk. So, okay. Dann, unser Link-Tipp haben wir ja diesmal schon gehabt. Wie gesagt, geht einfach mal auf jensmap.de. Dann gibt es noch irgendwas Spannendes, worauf wir uns in der Gameboy-Welt freuen können. Irgendwelche News. Alexander, wie sieht's bei dir auf der Homepage aus? Wieder spannende Themen in letzter Zeit gehabt? Rund um den Gameboy. Gut sieht's aus, ja. Wie gesagt, alle 4 Tage neuer Beitrag, ja. Bunt gemischt, ist für jeden was dabei. Einfach mal drüber gucken und sich erfreuen. Ja. Ich sehe gerade, du hast auch wieder ein bisschen aktuell Hardware drin. Die ASM Retro Test Cartridge hatte ich zuletzt getestet, ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die könnte man mal als Hardware-Teil auch in einen Podcast einfließen lassen. Ja. Wir arbeiten dran. Ja, wunderbar. Ja. Gut. Ja. Dann schließen wir den Podcast für heute. Wie gesagt, nehmt am Gewinnspiel teil, schreibt uns Mails, wir können es nicht oft genug sagen und freut euch auf den nächsten Podcast. Dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch einer, wird auf jeden Fall noch kommen. Sicher? Und doch. Also jetzt doch, also 3 pro Jahr haben wir doch bisher immer geschafft, oder? Ja, dieses Jahr ist es aber der erste. Es wird knapp, ja. Ja, aber da der eine ja erst dieses Jahr rauskam, insofern 3 veröffentlichte schaffen wir, hoffe ich mal. Und wenn es nur ein kurzer wird oder so, aber einen schaffen wir auf jeden Fall. Ein kleines Special vielleicht. Ja, ja, das sind ja immer die extra kurzen. Da. So, okay, jetzt haben wir auch genug gelabert. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Durchhalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Gut, charmant bei Protector vielleicht etwas.